Lotus, den man lieben nennt, ist so wunderbar. Der Hokuspokus, der wie Feuer brennt, macht aus uns ein Paar. Der Hokuspokus, den man lieben nennt, ist so fabelhaft. Der Hokuspokus, der wie Feuer brennt, hat es auch bei uns geschafft. Baby, weißt du was? Was soll ich wissen? Baby, weißt du was? Du willst mich küssen. Baby, du hast recht. Ja, die Idee ist gar nicht schlecht. Komm, ich geb dir einen Kuss. Baby, hast du Angst? Nur vor dem Ersten. Baby, hast du Angst? Der ist am schwersten. Baby, sei nicht dumm. Wir kommen nicht um ihn herum. Den man Liebe nennt, ist ein Zauberband. Der Hokuspokus, der wie Feuer brennt, kommt, wenn's keiner ahnt. Der Hokuspokus, der uns glücklich macht, ist auf einmal da. Der Hokuspokus, bring den Blauen ab und dem siebten Himmel nah. Der Hokuspokus, den man lieben nennt, ist so fabelhaft. Der Hokuspokus, der wie Feuer brennt, hat es auch bei uns geschafft. Hat es auch bei uns geschafft.